D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Vielleicht habt ihr ihn auch schon gesehen, diesen Film. Wahrscheinlich ist er in eurer Facebook-Timeline irgendwann mal bei irgendwem gepostet, aufgetaucht. Und zwar What's on Your Mind, der Streifen von norwegischen Filmemachern. What's on Your Mind, so wie das, was Facebook einen immer fragt, ne, wenn man so seinen Status updaten soll. Und da geht es ja um die Figur Scott Thompson. Ja, man sieht den da so, wie er in seinem echten Leben eigentlich einiges einstecken muss. Ja, die Freundin und er, das läuft nicht so. Trotzdem postet er Having Sushi with my girl tonight, Herzchen dahinter und so. Ne? Also sein ganzes Leben ist ein einziger Fake on Facebook. Also im wahren Leben läuft's scheiße, aber bei Facebook läuft's immer total geil, ja? Und am Ende muss er dann doch sich eingestehen, mein Leben läuft wirklich scheiße gerade. Und er postet, mein Leben kotzt mich an. Daraufhin wird er von vielen Leuten defriended und keiner folgt ihm mehr, weil wir sowas schon in seiner Timeline lesen, ne? Dieser Film ist sehr viel angeguckt worden und geteilt worden, aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Andreas Noll ist unser Netzautor heute. Wie geht's denn weiter mit dem Film? Ja, die Debatte geht dadurch erst richtig los. Mehr als 6,5 Millionen User haben diesen Film bereits gesehen auf YouTube. In mehr als 25 Sprachen ist der 2,5-Minuten-Streifen bereits übersetzt. Und er trifft offenbar das Lebensgefühl vieler User. Facebook kann krank machen, weil es die Sucht nach Anerkennung weckt, schreibt dazu RP Online in dem Beitrag die Facebook-Lüge. Na ja, gut, das ist ja jetzt aber eigentlich nichts Neues. Mich wundert das, dass der jetzt wieder so viel Anklang findet und das Thema wieder hochkommt. Ja, stimmt. Aber vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass eben an dieser These, dass Facebook auch sehr unglücklich machen kann, etwas dran ist. Ich habe vor der Sendung mal recherchiert zum Thema Facebook-Depression, so kann man das Ganze ja nennen. Und die Facebook-Depression, die feiert allein in Deutschland schon ihren 3-jährigen Geburtstag. Das soziale Netzwerk könne anfällige Jugendliche in eine schwere Depression treiben, mahnte 2011 die einflussreiche amerikanische Akademie der Kinderärzte. Ein halbes Jahr später, im Januar 2012, dann die bange Frage der Kollegen von Süddeutsche Online, macht uns Facebook unglücklich? Das Leben ist unfair und die anderen sind alle glücklicher als ich, schrieben die Kollegen damals. Zu diesen Schlüssen kommen Menschen eher, je länger sie bereits bei Facebook angemeldet sind und je mehr Zeit sie pro Woche in dem sozialen Netzwerk verbringen. Das ist das Ergebnis einer amerikanischen Studie, einer weiteren Studie, auf die Süddeutsche damals aufmerksam machte. Aber wenn wir uns schon so lange mit der Facebook-Depression beschäftigen, weiß man denn inzwischen vielleicht, warum gerade Facebook solche negativen Gefühle hervorrufen kann? Ja, jetzt wird es etwas kompliziert oder zumindest muss man mit Fachbegriffen hantieren. Die US-Psychologen, die erklären das mit sogenannten Attributionsfehlern. Und wer noch nicht weiß, was das ist, dem versuche ich das jetzt zu erklären. Wer genügend Facebook-Freunde hat, der sieht ja jeden Tag Bilder von lächelnden Freunden, tollen Reisen, mega geilen Partys und so weiter und so fort. Also es läuft ja alles immer super bei den Freunden. Und unser Wahrnehmungsapparat, der verbindet diese Infos dann mit der Analyse. Okay, die sind aber super glücklich, da läuft das wirklich so gut. Und während wir uns selber an die letzte total mega langweilige Party erinnerten oder den Beziehungsstreit oder den total verregneten Urlaub, also wir gehen selber davon aus, dass es bei uns ja nicht so gut läuft. Und reflektieren gar nicht, dass die anderen vielleicht was faken können, offensichtlich. Ist denn die Facebook-Depression inzwischen eine wirklich anerkannte Krankheit? Ist die jetzt prognosefähig? Also richtig offiziell anerkannt ist sie nicht. Es gibt allerdings Studien, die entsprechendes nahelegen, also dass das eine Krankheit sein könnte. Also wer viel Zeit in sozialen Netzwerken verbringt, der ist möglicherweise anfälliger für Depressionen. Dafür gibt es Hinweise, nicht nur von US-Wissenschaftlern, sondern auch eine deutsche Studie der Berliner Humboldt-Universität aus dem vergangenen Jahr kommt zu einem Ergebnis in dieser Richtung, dass Facebook eben seine Nutzer in eine Neidspirale führen kann und so Unzufriedenheit befördert. Facebook Neid senkt Lebenszufriedenheit, so die Aussage der Berliner Forscher, denn Facebook hat eben mit dem echten Leben und seinen Höhen und Tiefen, die es ja da viel gibt, nichts zu tun. Soll heißen, wer sich definitiv vor einer Facebook-Depression schützen möchte, muss Facebook meiden, wenn man anfällig ist. Facebook und andere soziale Netzwerke, die es ja auch noch gibt. Aber auch, das ist eine Erkenntnis der Berliner Forscher, die Facebook vermutlich sehr freudig aufnehmen wird. Von diesem Neid sind offenbar vor allem die betroffen, die Facebook passiv nutzen und aktiv das Übermitteln von öffentlichen Nachrichten vermeiden. Wer sich digital schüchtern verhält, wird häufiger zum Opfer einer Facebook-Depression. Also dann wäre die Therapie möglichst viel auf Facebook posten und das wiederum freut natürlich Facebook. Die Facebook-Depression. Seid aufmerksam, es gibt sie tatsächlich, es gibt Hinweise darauf, Forschung dazu. Andreas hat uns nochmal gesagt, seit wann wir uns damit beschäftigen und was dazu inzwischen herausgefunden wurde. Aufhänger ist der sehr erfolgreiche Film eines norwegischen Filmemacher-Teams und zwar What's on Your Mind. Und den haben wir später für euch natürlich auch bei uns in unserem Live-Blog bei die Radio Wissen, der Schaum oder Hase Live-Blog mit dem Link zum Film. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?